Dies widme ich all meinen Kameraden, die gleich welcher Nation im Zeichen der UN auf der ganzen Welt für eine gemeinsame und humane Zukunft ihr Leben riskieren. Sie stehen als Schutzwall für die wehrlosen Opfer eines Krieges. Auch ich war einer von ihnen. One of them.